Warum sagt man nur, der empfangen ist vom Heiligen Geist? Man sagt nur, der empfangen ist vom Heiligen Geist, weil die Menschwerdung des Sohnes Gottes ein Werk der Güte und der Liebe ist und die Werke der Güte und der Liebe dem Heiligen Geist zugeschrieben werden. Also wieder die Zuschreibung, die Zuteilung. Also man schreibt dem einzelnen göttlichen Personen gewisse Tätigkeiten zu, haben wir schon mal gesagt, am Anfang, in Bezug auf den Gott, auf die Dreifaltigkeit. Aber das heißt nicht, dass die anderen Personen damit mitwirken, jedes Werk nach außen, wie gesagt. Muss man dem lieben Gott das Ganze zuschreiben, weil er durch seine Natur wirkt und nicht durch eine einzelne Person.